Nullzeit. Kriminalhörspiel von Julie C. Nach ihrem gleichnamigen Roman. Theodor Hast, Jolante Augusta Sophie von der Palen. Theodor Hast, Jolante Augusta Sophie von der Palen. Theodor. Sind Sie Herr Fiedler? Ja. Jolante schreibt man ohne H. Ah, willkommen auf der Insel. Wir duzen uns hier, wenn es euch recht ist. Ich bin Sven. Theo. Jola. Hallo Sven. Eine Jolante und einen Theodor hatte ich mir anders vorgestellt. Die beiden sahen nicht aus wie Urlauber. Eher wie Models in einer Ferienreklame. Die ganze Ankunftshalle starrte sie an. Das Wort Prachtexemplare kam mir in den Sinn. Boah, unglaubliche Landschaft. Ja, der letzte Vulkanausbruch ist gerade erst mal 200 Jahre her. Die Lavamassen haben ein Viertel der Insel unter sich begraben. Schön ist das nicht. Eher wie auf dem Mond. Du hast eben keinen Sinn für die Ästhetik des Kargen. Diese Landschaft lässt einen in Ruhe. Will nicht dauernd bestaunt und bewundert werden. Theos Begeisterung konnte ich bestens verstehen. Mich interessiert in den nächsten 2 Wochen nur, was unter Wasser ist. Auch das verstand ich. Hey, da seid ihr ja. Ich bin Antje. Theo. Hallo, Antje. Hier sind die Koffer. Danke, mein Schatz. Okay, Antje. Oh, komm schon. Ach, Antje, jetzt lass doch mal. Oh, komm, sei doch nicht. Antje, ich muss ausräumen. Ich konnte es nicht leiden, wenn Antje mich vor anderen berührte. Wir waren seit 14 Jahren zusammen. Das ist euer Ferienhaus. Trotzdem kam es mir immer noch komisch vor, dass wir ein Paar sein sollten. Und da drüben wohnen wir direkt gegenüber. Jedenfalls in der Öffentlichkeit. Ich führe das Büro. Wenn ihr was braucht. Was für ein Geisterort. Eure Ruhe werdet ihr haben. Jetzt erstmal herzlich willkommen. Danke. Als Antje und Jola sich die Hände gaben, sah es aus, als hätte man 2 Frauen aus verschiedenen Filmen in einem Trickbild zusammengeschnitten. Antje blond, in buntem, langen Baumwollrock und Flipflops. Dagegen Jola. Schwarze Haare, wie Krähengefieder glänzend. Graues Leinenkleid, kurz, dazu Militärstiefel. Das ist ein Hexenkessel. Hier dürft ihr auf keinen Fall schwimmen. Theo trug einen Maßanzug ohne Hemd und Krawatte. Das Sakko offen über dem hellen T-Shirt, Hände in den Taschen. Jola konnte höchstens 30 Jahre alt sein. Die Summe, die sie mir für 2 Wochen Tauchkurs mit Exklusivbetreuung geboten hatte, konnte eigentlich nur zahlen, wer einen Großteil des Lebens bereits hinter sich hatte. Kommt rein, ich zeige euch die Kasseraya. 14.000 Euro. Dafür gehörte ich ihr. 24/7, hatte sie geschrieben. Rund um die Uhr. Samstag, 12. November, nachmittags. Unglaublicher Ort. Pralle Sonne, schwarzer Sand. Jeden Augenblick kann Zorro um die Ecke biegen. Ich find's genial hier. Aber weil es Theo auch gefällt, muss ich natürlich das Gegenteil behaupten. Die erhabene Ästhetik des Kargen. Alles klar, Theo. Entspann dich doch einfach mal. Die Welt wird nicht schöner, wenn du deine Poesie drüber kippst. Ich werde Theo nicht provozieren und er wird sich nicht provozieren lassen. Das wird ein toller Urlaub. Naja, Urlaub. Vor allem will ich diese Rolle. Ich will Lotte Hass werden. Das Mädchen auf dem Meeresgrund. Die erste weibliche Taucherin. In den 50ern war Tauchen kein Sport, sondern Pionierarbeit. Lotte war so stark. Als Lotte käme ich endlich raus aus der verdammten Fernsehsoap. Deshalb muss dieser Sven mir das Tauchen beibringen. Der ist vielleicht ein Strahlemann. Nur 2 Jahre jünger als Theo, aber anders gebaut. Schwimmhäute zwischen den Zehen. Kiemen hinter den Ohren. Der schaut mich nicht an. Wahrscheinlich, weil ich kein Fisch bin. Den soll er ja auch erst aus mir machen. Dafür wird er bezahlt und nicht zu knapp. Seine Antje ist ihm anscheinend peinlich. Dabei ist sie ein kleiner Hingucker. Plaudert viel und riecht nach Nivea. Ins Wasser geht sie nicht. Das Wasser sei Svens Aggregatzustand. Element oder Metier hat sie wohl gemeint. Theo geht sowas durch Mark und Bein. Aber ihren Schwedinnenbusen hat er trotzdem angestarrt. 384.000 Treffer. Jolanta Augusta Sophie von der Palen. Künstlername Jola Palen. Es gehörte eigentlich zu meinen Prinzipien, meine Kunden nicht zu googeln. Geboren am 5. Oktober 1981 in Hannover, deutsche Schauspielerin. Als ich vor 14 Jahren auf der Insel ein neues Leben begann, war Raushalten das Fundament, auf dem ich meine Weltsicht erbaute. Erste Fernseherfahrungen sammelte sie 1995 bis 97 im Kinderprogramm Flip von Super RTL. Seit dem 4. Dezember 2003 spielt Jola Palen in der Sat.1-Telenovela Auf und Ab. Was? Kurz Aua? Ich hasste es, wenn die Menschen Rolle einander beurteilten. Es war eine Sucht, ein Fluch. Ich hatte Deutschland verlassen, weil ich das Leben in einem allumfassenden Netz aus gegenseitigen Beurteilungen nicht länger ertrug. Urteilende und Beurteilte befanden sich im permanenten Kriegszustand. Jola Palen lebt mit dem Schriftsteller Theodor Haas zusammen. Ey, hunderte von Fotos. Was? Interviews auf YouTube? Frau Palen, Sie entstammen einer adligen Familie. Inwieweit hat Sie das geprägt? Jeden Menschen prägt seine Herkunft. Ihr Vater ist ein erfolgreicher Filmproduzent, Ihre Familie ziemlich reich. Sehen Sie sich manchmal danach, etwas aus eigener Kraft zu schaffen? Alles, was ich tue, geschieht aus eigener Kraft. Weder mein Vater noch meine Familie stehen bei Auf und Ab vor der Kamera, das bin ich. Aber es heißt doch, Ihr Vater hätte Ihnen die Rolle bei Auer besorgt. Erfolg braucht immer eine Mischung aus Glück, Fleiß und Talent. Frau Palen, Sie sind seit letzter Woche 30 Jahre alt geworden. Was machst du denn da? Wie unlängst? Ich lese die Daten aus dem Tauchcomputer aus. Alles, was meine Tauchkunden von Deutschland erzählten, waren Berichte von der Urteilsfront. Wie sie den Chef fanden, wie sie von ihren Kollegen gefunden wurden, was sie von der Kanzlerin hielten. Theodor Haas. Nur 12.400 Treffer. Seit 14 Jahren beruhte mein Leben auf der weisen Entscheidung, mich aus fremden Angelegenheiten herauszuhalten. Hast wurde 1969 in Reutlingen geboren. Deutscher Schriftsteller, wohnhaft in Stuttgart, Berlin, New York. Dass ich heute auf gepackten Koffern sitze, bereit, die Insel für immer zu verlassen, liegt wohl daran, dass ich meine Prinzipien gebrochen habe. Vielleicht waren es keine guten Prinzipien. Ich habe alles verloren. Was ich gewonnen habe, ist die Chance auf einen Neuanfang. Sein Romandebüt Fliegende Bauten erschien im Jahr 2001. Süddeutsche Zeitung, klare Ankündigung künftiger Geniestreiche. Seitdem nichts. Essen! Komme! Kaninchen? Nein, danke. Ein paar kanarische Kartoffeln? Ganz lieb, aber nein. Gib dir keine Mühe, Antje. Jola ist im Hungerstreik. Und Theo trainiert für die Rotwein-Olympiade. Sie ist eh zu alt für die Rolle der Lotte. Wenn sie auch noch fett wird, hat sie überhaupt keine Chance. Einen knappen roten Bikini werde ich tragen und meine Haare, die werden wie eine Pflanze im Wasser schweben. Du wirst einen Neoprenanzug tragen und eine Haube gegen die Kälte. Und wenn der Hai kommt, dann werde ich ihm fest in die Augen sehen und denken, ich bin Lotte. Ja, es gibt hier aber nur Engelhaie. Die liegen flach am Boden und bewegen sich nicht. Svenny, können wir uns nicht mit einem Walhai anfreunden? Tauchen ist kein Abenteuer. Zwischen Jolas Schneidezähnen befand sich eine kleine Lücke, die dafür sorgte, dass ich ihr ständig auf den Mund schauen musste. Es hat mit Technikbeherrschung zu tun. Plötzlich lag ihre Hand auf meinem Arm. Und mit Disziplin. Ihr Augenaufschlag verriet Übung. Glaubst du nicht, dass ich eine gute Lotte wäre? Na, jetzt reiß dich zusammen, verdammt nochmal. Ich hol noch eine Flasche Wein. Antje, seit wann gehen wir mit Restalkohol ins Wasser? Tja, Theo. Also, wir haben 2 Wochen. In der Zeit kann ich keine Profis aus euch machen, aber souveräne Taucher bis 30 Meter Tiefe. 2 Bedingungen. Erstens, ihr folgt meinen Anweisungen immer. Mhm. Und zweitens, am 23. November habe ich frei. Was ist denn das für ein geheimnisvoller Tag? Mein 40. Geburtstag. Sven plant eine große Expedition. Er hat was Sensationelles entdeckt. Erzähl. Als ich im Sommer beim Hochseefischen war, hatte ich plötzlich ein ungewöhnlich starkes Signal auf dem Sonar. Ein Riesending in mehr als 100 Meter Tiefe, über 80 Meter lang. In den letzten Jahren sind weltweit kaum noch neue Wracks entdeckt worden. Aber die Tiefe ist kein Pappenstiel und da draußen gibt's Strömung. Ich will die Grundzeit auf mehr als 20 Minuten verlängern, ohne vor dem Auftauchen 3 Stunden Deko-Stops machen zu müssen. Sven plant das seit Wochen. Meine Kumpel Bernie und Dave bilden mit der Aberdeen, ihrem Tauchboot, meine schwimmende Basis. Geil. Nimmst du mich mit? Naja, wenn du 10 Jahre trainierst, dann bist du vielleicht soweit. Bitte. Lotte hätte das gefallen. Ja, Schluss jetzt, Leute. Ihr habt doch zu Hause schon Theorie gemacht. Ja? Ja, dann erzählt mir mal, was Nullzeit ist. Also, das ist die Zeit, die man unter Wasser bleiben darf. Hat irgendwas mit Stickstoff zu tun. Nimm mal die Sprudelflasche da. Schüttel die mal ein bisschen. Okay. Beim Tauchen löst sich durch den Druck Stickstoff in eurem Körper, wie die Kohlensäure im Wasser. Und wenn ihr die Nullzeit überschreitet, wird es zu viel. Wenn ihr dann zu schnell auftaucht, passiert in eurem Körper etwas Ähnliches, wie wenn man eine Sprudelflasche mit einem Ruck öffnet. Spinnst du? Oh, ich hol einen Lachen. Du hast mich total nass gemacht. Oh, jetzt hab dich doch nicht so, ist doch bloß Wasser. Gott. Ich hau ab. Morgen früh um 8, Abfahrt zum ersten Tauchspot. 12. November nachts. So nett sind die beiden. Blond, freundlich, down to earth. Mit Kartoffeln und Kaninchen in ihrem kleinen weißen Haus. Normal und, ja, irgendwie gesund. Und wir? Anormal und krank? Ich habe mich nicht mal richtig fürs Essen bedankt. Ich warte, dass Theo einschläft. Er mag es nicht, wenn ich neben ihm liege. Der Schlaf verwandelt dich in eine Leiche, sagt er. Ich schreibe ihm eine SMS. Schlaf gut, ich liebe dich. Sein Handy piepst im Schlafzimmer. Eine Antwort kommt nicht. So also beginnt unser letzter Versuch, die Dinge ins Lot zu bringen. Los, Theo, du Schlaffersack, raus aus den Klamotten. Sie war eine lebendige Statue, durchtrainiert. Und trotzdem weich. Aus der Sonne, man sieht deine Orangenhaut. So, bitte kommt mal her, ich erkläre euch die Ausrüstung. Ich wusste, was ein solcher Körper kostete. Nicht nur Zeit, Geld und Disziplin, sondern auch einen Sinn für das richtige Maß. Also, so befestigt ihr die Flasche am Tarierjacket. Ja. Das ist der Lungenautomat, durch den ihr unter Wasser atmet. Mhm. Jola hatte ihren Körper wie eine Künstlerin gestaltet. Und das sind Inflator und Finimeter. Hier anschließen. Gerne hätte ich ihr ein Lob ausgesprochen, von Experte zu Expertin. Aber die Gefahr eines Missverständnisses war zu groß. Gott, ist die Flasche schwer. Komm, Theo, hilf Jola mal. Ja. Kundinnen waren tabu. Raushalten. So, und jetzt ab ins Wasser. Endlich abtauchen. Stille. Das besondere Schweigen des Meeres. Die Bewegungen verlangsamen sich. Kommunikation wird zu einer Choreografie aus Zeichen und Gesten. Unter Wasser sind die Beziehungen einfach, Bedürfnisse eindeutig und Reaktionen radikal. Hier ist man stumm. Ohne Sprache keine Begriffe, ohne Begriffe keine Begründung, ohne Begründung kein Krieg. In kaum 3 Metern Tiefe knieten wir am Grund. Theo und Jola atmeten etwas zu hastig. Für Anfänger normal. Die meisten Kunden erleben einen Schock, wenn sie zum ersten Mal unter Wasser sind. Danach scheiden sich die Geister. Die einen durchlaufen eine unglaubliche Euphorie, eine Art geistigen Orgasmus, ausgelöst durch ihren ersten Besuch in einem fremden Universum. Die anderen werden von dem Gefühl bedrängt, an die Oberfläche zurückkehren zu müssen. Wir trainierten gerade Hovering, möglichst reglos im Wasser schweben, als Theo sich plötzlich an den Lungenautomaten fasste und ein paar hektische Drehungen vollführte. Er riss die alternative Luftversorgung aus der Halterung und warf sie gleich wieder fort. Bevor ich ihn erreichen konnte, stieß er sich vom Grund ab und schoss an die Oberfläche. Bei einer Tiefe von 8 Metern stellt das kein Problem dar. Bei größeren Tiefen kann eine solche Aktion im schlimmsten Fall das Leben kosten. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Jacket aufblasen. Geht nicht. Was? Hey, was ist los? Was ist denn hier? Wer hat denn den... Sag mal, du hast ihm das Ventil zugedreht. Du hättest dich sehen sollen, Theo. Wie ein Fisch auf dem Trocknen. Raus aus dem Wasser, sofort. Dachte ich, ersticke. Hab dich nicht so. Ist doch nur Wasser. Noch so eine Aktion und die Zusammenarbeit ist beendet. Scheißegal, wer ihr seid und was ihr mir zahlt. Verstanden? Verstanden? 13. November, früher Abend. Theo ist ausgerastet. Kaum reingekommen, Taschen abgestellt, nasse Handtücher aufgehängt. Da packt er mich am Arm und schleudert mich quer durch den Raum. Ich soll mich entschuldigen, sonst knallt er mir eine. Ich sage, du knallst mir doch sowieso eine, früher oder später. Er packt meine Haare. Um meine Haare habe ich Angst. Sie sind Teil meines Kapitals. Ich sage, Entschuldigung. Er lässt mich los, hat aber immer noch diesen Blick. Sven tat mir so leid, dass er sich so aufregen musste über uns. Stand da inmitten der Trümmer seiner kleinen Tauchlehrerwelt und zitterte vor Wut. Sven ist ein Mensch, der niemals jemanden die Luft abdrehen würde. Er wusste nicht einmal, dass es Leute gibt, die so etwas tun. Die Fischsuppe hier ist legendär. Mhm. Wieso wollte Jola nicht mitkommen? Sie büffelt nach Theorie, wie du es befohlen hast. Du stehst auf sie, hm? Ja, lass nur. Sie schafft das immer. Ist eine Art Sucht bei ihr. Zigarette? Man darf hier nicht... Vielleicht fragst du dich, warum ich überhaupt mit ihr zusammen bin. Ganz einfach, ich liebe sie. Außerdem kriege ich bei anderen Frauen keinen hoch. Das geht mich nichts an. Ja, stimmt, ja. Du bist ja der große Raushalter. Ich fälle keine Urteile. Ja. Netter Luxus, den du dir leistest. Ach! Entschuldige. Was ich sagen will, ich habe kein Problem damit, wenn du scharf auf Jola bist. Ich rate dir nur, vorsichtig zu sein. Momentan weiß ich nämlich nicht, was sie plant. Aber irgendwas plant sie, mit Sicherheit. Senor? Ich hätte gerne die Fisch. Ach! Oh, Scheiße. Hat mir wohl was eingefallen. Nimmst du auch die Fischsuppe? 14. November, 1 Uhr morgens. Ganz leise ist Theo ans Bett herangetreten. Ich liege mit geschlossenen Augen und genieße es, wie sein warmer Finger meine Wange streichelt. Als ich die Augen öffne, ist es kein Finger, sondern sein Schwanz. Ich will mich aufsetzen, aber er hat die Hände auf meinem Hals. Ich sage, dass er mich loslassen soll. Er versucht, sich in meinen Mund zu schieben, drückt mir auf den Kehlkopf. Meine Lippen öffnen sich, ich schnappe nach Luft. Sein Gesicht sehe ich in großer Entfernung. Er schaut mich die ganze Zeit an. Ich werde ersticken, wenn ich jetzt kotzen muss. Ich frage mich, wie lange es dauern kann. Manchmal braucht er sehr lange. Ich kriege keine Luft. Ich denke, dass mir gleich schwarz vor Augen wird. Dann wird mir schwarz vor Augen. Dann liege ich in seinen Armen. Theo streichelt meinen Rücken, mein Haar, mein Gesicht. Er weint. Er sagt, wie leid es ihm tut, wie sehr er mich liebt, dass ich ihn nicht verlassen darf. Ich sauge seine Nähe ein wie eine Droge, fange an, ihn zu trösten, sage, dass alles gut wird, dass wir uns nur ein bisschen mehr anstrengen müssen. Er klammert sich an mich wie ein Kind, dankt mir, als hätte ich sein Leben gerettet. Ich lächle. Ich weiß, dass wir es schaffen werden. Als er eingeschlafen ist, schleiche ich aus dem Haus. Drinnen halte ich es nicht mehr aus. Ich kriege keine Luft. Da bist du ja wieder. Wie war's? Nett. Ich muss ins Bett. Gib mir einen Kuss, dann kriegst du was vom Wein. Als kleines Mädchen hatte Antje den Hund meiner Eltern ausgeführt. Bei schlechtem Wetter lag sie auf dem Flokati in meinem Zimmer, aß Gummibärchen und wartete aufs Älterwerden. Ich bin müde, Antje. Wir könnten ein bisschen reden. Antje, bitte. Sie war 16 und ich 27, als ich eines Tages versehentlich mit ihr schlief. Als ich Deutschland verließ, folgte sie mir. Sie konnte Spanisch und war ein Organisationstalent. Überhaupt war Antje gut darin, sich unentbehrlich zu machen. Gute Nacht. Jola war hier. Jola? Was? Was wollte sie? Jetzt redest du wohl doch mit mir. Du hättest mir gleich sagen können, dass es um meine Kundin geht. Sie hat seltsames Zeug geredet. Dass das Leben eine Wohnung sei, die man mit schönen oder hässlichen Taten möbliert. Was ist daran seltsam? Ich glaube, sie wollte um Hilfe bitten. Wegen Theo. Hat sie seinen Namen genannt? Nicht direkt. Okay. Schlaf gut. Da ist was faul, Sven. Interessiert dich das nicht? Guten Morgen. Morgen, Sven. Wir fahren heute zu einem der schönsten Tauchplätze der Insel. Wo ist Theo? Liegt mit Schnupfen im Bett. Er kommt nicht mit? Ich zahle dein Honorar. Schon vergessen? Deine Maske, Flossen, Bleigurt. Danke. Der Einstieg ist schwierig hier. Wir müssen mit der ganzen Ausrüstung über die Felsen. Es kann rutschig sein. Und dann springen wir von der Klippe in die Bucht. Schaffst du das? Ich werde es versuchen. Okay, dann los. Auf dem schwierigen Weg über die Klippen reichte ich Jola die Hand. Es fühlte sich völlig selbstverständlich an. Gott, ist das hoch. Drück dich ab und möglichst weit weg von den Felsen springen. Ich weiß nicht, ob ich... Spring! Wir sanken in die bizarre Unterwasserlandschaft. Eine steinerne Stadt aus Türmen, Säulen, Torbögen und Zinn. Als oben die Sonne durch die Wolken brach, schwebten wir inmitten eines Doms aus Luftblasen und Licht. 15. November abends. Mit Jola stimmte etwas nicht. Sie war über die Riffkante hinausgeschwommen und stieß in viel zu hoher Frequenz Luftblasen aus. Unter ihr ging es 70 Meter abwärts. Wie ein Vogel, der nicht sicher war, ob er wirklich fliegen konnte, starrte sie in die Tiefe. An Land fällt es mir schwer, Sven ernst zu nehmen. Geflohen in den ewigen Kindergarten, garantiert mit 100% Sonne und 0% echtem Leben. Aber unter Wasser ist er ein anderes Wesen. Mit ein paar Flossenschlägen war ich bei ihr. Wie schnell er mir zu Hilfe geeilt ist. Ihre Brust hob und senkte sich viel zu schnell, sie hyperventilierte bereits. Ich kriege keine Luft. Mehrmals drückte ich ihren Oberarm, um ihre Aufmerksamkeit für mich zu gewinnen. Als ihre Augenlider zu flattern aufhörten, nickte ich lobend. Gut so. Ich spüre, wie Sven seine Ruhe auf mich überträgt. Langsam führte ich eine Hand vom Mund weg, schloss dabei die Augen. Ausatmen. Warten. Ich öffnete die Augen. Jetzt du. Ich höre auf zu kämpfen. Sie atmete aus, riss aber gleich darauf wieder Luft in die Lungen. Ich verstärkte meinen Griff um ihren Arm. Nein, schau mich an. Ausatmen. Warten. Langsam einatmen. Jetzt. Jetzt machte sie mit. Wir fanden einen gemeinsamen Rhythmus. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Sie beruhigte sich. Als ich mich von ihr lösen wollte, klammerte sie sich an mir fest. Ich will nur noch bei ihm sein. In diesem Augenblick brauchte Jola nur noch eine einzige Sache auf der Welt. Mich. Dann ist etwas passiert. Ich kniete am Grund und konnte nicht aufhören, sie anzusehen. Wir gehörten zusammen. Zwei Zeitlupenwesen in einer Zeitlupenwelt. Wir knieten voreinander wie Priester und Priesterin. Ich weiß nicht, wer zuerst die Hände ausstreckte. Sven streckte die Hände nach mir aus. Ich weiß noch, dass ich sie an den Schultern packte und in meine Arme zog und dass sie die Umarmung sofort erwiderte. Wir konnten uns nicht küssen, weil wir die Atemgeräte in den Mündern behalten mussten. Wir konnten uns nicht streicheln, weil ein halber Zentimeter Neopren die Haut bedeckte und überall Equipment den Weg versperrte. Drei Schmetterlingsrochen schwebten in mittlerer Entfernung dicht am Boden vorbei. Theo wäre begeistert gewesen. Ich wollte Jola so sehr, dass ich fast das Bewusstsein verlor. Wie hart er war, spürte ich durch den Taucheranzug. Selbst im kühlen Wasser des Atlantiks glaubte ich, die Wärme zu spüren, die von ihr ausging. Ich fühlte mich, als wäre mein Körper mit heißer Flüssigkeit gefüllt. Sie zeigte mit dem Daumen nach oben. Ich nickte, obwohl ich gar nicht aufsteigen wollte. In dieser Welt, die nicht für Menschen geschaffen war, gehörten wir zusammen. Auf dem Weg zum Auto rannten wir beinahe. Als wir den VW-Bus erreichten, presste Jola mich gegen die Seitentür. Noch nie sind zwei Menschen schneller aus ihren Taucheranzügen gestiegen. Mühsam schälten wir uns aus den Taucheranzügen. Das Blech von Svens Auto war heiß unter den Händen. Mit beiden Händen stützte sich Jola gegen den Bus und kehrte mir den Hintern zu. Sven stand hinter mir und ging leicht in die Knie, um in mich eindringen zu können. Es wäre gegangen, aber etwas stimmte nicht. Es war die Art, wie sich Jola nach mir umdrehte. Ihr fragender Blick, so geil und aufreizend. Worauf wartest du? Sie sah wie eine Schauspielerin aus. Es hatte nichts Grobes. Mir war sehr warm. Fast fragend stieß er mich. Ich rieb meinen Schwanz zwischen ihren Schenkeln. Sie war nicht besonders feucht und warf trotzdem sofort den Kopf in den Nacken. Als spielten wir die Hauptrollen in einem Urlaubsporno. Und wenn die Menschheit zur Schonung der Männer noch 100 Jahre behauptet, es komme nicht auf die Größe an. Sven ist in der Lage, mich auszufüllen. Ich hätte in sie eindringen und mich heftig an ihr abarbeiten können. Und wir wären nach einer Minute fertig gewesen. Doch wozu? Sven fand den Rhythmus. Meine Knie wurden weich. Er musste mich festhalten. Ich sah uns wie von außen, den VW-Bus, die am Boden verstreute Ausrüstung. Eine Touristin und ihr Tauchlehrer, der im Begriff stand, seine Prinzipien zu vergessen. Ich hörte mich alberne Sachen stammeln. Sven fing an, meinen Namen zu rufen. Ich zog mich zurück, tätschelte Jolas Hintern, murmelte eine Entschuldigung und schlüpfte in die Jeans. Als es soweit war, brach er förmlich über mir zusammen. Nie zuvor bin ich im Stehen gekommen. Heute frage ich mich, was es für eine Frau wie Jola bedeutet haben muss, zurückgewiesen zu werden. Wir lagen gemeinsam im Sand. Sven sagte, ich liebe dich, Jola. Ich nahm es ihm nicht übel. Kann es wirklich sein, dass das Schicksal von mir verlangt hätte, die Sache zu Ende zu bringen? Und ein besonderes Highlight für die deutsche Inselgemeinde. Am 22. November wird im Hafen von Puerto Calero die Dorset vor Anker gehen. Eine der berühmtesten Segeljachten der Welt. Du riechst gut. Das Luxusboot bringt richtig Glamour auf unsere Insel. Ein Wahnsinnsding. Ach, lass mal, ich will das hören. An Bord befindet sich der millionenschwere Unternehmer Lars Bittenhagen mit einigen Gästen aus Kosten. Darunter auch Yvette Stadler, die unsere deutschen Hörer. Meinst du, Jola kennt die? Die Dorset? Kann sein. Ja. Quatsch! Yvette Stadler meine ich. Hey, komm. So kenne ich dich gar nicht. Ja, dann lass mich jetzt mal kennen. Fang mich doch. Und ob. Hey! Bleib stehen! Morgen, mein Liebster. Spinnst du? Man sieht uns vom Haus aus. So zimperlich plötzlich? Steig ein. Sie versuchte, meine Hand zu nehmen. Ich schüttelte sie ab. Ich wusste nicht, was ich am schlimmsten fand. Dass es überhaupt so weit gekommen war oder dass ich sie am Ende doch nicht gehabt hatte. Vermutlich eine Kombination aus beiden. Wo fahren wir hin? Wie geht's, Theo? Nicht dahin, wo wir gestern waren? Um die Sache zu Ende zu bringen. Vielleicht ist es ja erst der Anfang. Ey, jetzt fass mich nicht an! Jola, das mit gestern tut mir leid. Sven? Nein, ich habe mich extrem unprofessionell verhalten und das wird nicht wieder vorkommen. Ich habe mich in dich verliebt. Schwachsinn. Halt mich fest. Jola, hör auf. Mensch, was ist mit Theo? Scheiß auf Theo. Aber ich habe eine Freundin. Du liebst sie doch überhaupt nicht. Und du fliegst in einer Woche nach Berlin zurück. Ich kann hierbleiben. Antjes Job übernehmen. Bei dir wohnen. Leben. Plötzlich sah ich Jola am Computer im Arbeitszimmer sitzen. Die Beine elegant zur Seite geklappt, während sie meine Buchführung erledigte. Ich sah sie am Herd stehen. Ich sah meine Hände, die unter ihr Kleid fuhren, während sie in den Töpfen rührte. Mensch, Jola, Theo liebt dich. Das hat er mir gesagt. Und dass es ihm egal ist, wenn du mich vögelst? Weil er das gewöhnt ist? Hat er das auch gesagt? Jetzt fahr schon los. What you call love was invented by guys like me to sell nylons. Ich gehe schon. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Theo, na, geht's besser? Meine volle Gratulation. Wer hätte gedacht, dass du so schnell bei ihr landest, hä? Ist nur Theo. Darf ich jetzt auch mal? Was? Deine kleine Antje knallen, meine ich? Ey, sprich leiser, verdammt. Jetzt kriegst du Schiss, was? Theo, ich hab Jola nicht geknallt. Ja, nee, ist klar. Nur zärtlich gebumst. Gib's wenigstens zu. Knall sie, genieß es, aber lüg mich nicht an. Hör zu, Theo, ich weiß nicht, was Jola dir erzählt hat. Das nervt! Kannst du leiser sprechen? Kannst du erwachsen werden? Du bist so ein elender Feigling. Alles in Ordnung? Oh, die Madame. Na, Entschuldigung. Keine Sorge. Ich werde auch nicht lange stören. Nur ein paar Worte. Sven! Der redet Unsinn. Der ist total betrunken. Du tauchst nicht, weil du Fische toll findest. Du tauchst, weil du dich da unten sicher fühlst, mein Freund. Du hältst dich für den Superaussteiger, aber du bist gar nicht ausgestiegen. Du bist genau wie alle anderen. Der überforderte Prototypus des überforderten 21. Jahrhunderts. Alle gehen ins Exil, ins Biedermeier, aufs Land, ins Hobby oder eben auf die Insel. Okay. Das ist nicht Freiheit, sondern Feigheit. Okay, Theo. Okay. Eines Tages bist du dran. Denk an meine Worte. Madame, vielen Dank für die Geduld. Schönen Abend. Tschüss. Was war das denn? An den folgenden Tagen war Theo wieder mit von der Partie. Anscheinend hat er beschlossen, Jola auch unter Wasser nicht mehr aus den Augen zu lassen. Zu dritt schwebten wir durch den flüssigen Frieden. 18., 19., 20. November. Abends, mittags, morgens. Ich bin glücklich. Was für ein Satz. Dass ausgerechnet ich so etwas sage. Über Wasser schien die Luft zu vibrieren. Dass wir rund um die Uhr aneinander hingen, das war nicht meine Schuld. Nach dem Tauchen wollten Jola und Theo nicht nach Hause. Ich kutschierte sie quer über die Insel. Spürte die Gewitterspannung zwischen Jolas erhitztem Geschnatter und Theos eisigem Schweigen. Sven benimmt sich wie ein verliebter Teenager. Ständig legte Jola mir die Hand auf den Arm, streifte mich mit ihren Haaren, lachte über meine Witze. Schaut mich die ganze Zeit an, redet nur mit mir. Und wir hatten Zuschauer. Ganz plötzlich zieht er mich mitten im Supermarkt in seine Arme. Im Supermarkt fiel sie mir genau in dem Augenblick um den Hals, als meine Tauchkollegin Laura um die Ecke bog. Hält auf der Promenade meine Hand. Auf der Promenade griff sie nach meiner Hand und prompt kamen zwei von Antjes spanischen Freundinnen vorbei. Nimmt mich in aller Öffentlichkeit auf den Schoß. Im Café setzt sie sich auf meinen Schoß und bevor ich sie wegschieben konnte, kam mein Kumpel Bernie herein. Obwohl die halbe Insel zuguckt. Die Insel ist ein Dorf, ja? Man kennt sich. Nichts passiert unbemerkt. Ich genieße es. Unheimlich ist nur Theos Hartnäckigkeit. Er folgt uns auf Schritt und Tritt. Ich habe ihm angeboten, sofort einen Rückflug nach Berlin für ihn zu buchen. Ihm Geld zu geben, damit er sich eine eigene Wohnung mieten kann. Tja, nur ein Idiot konnte erwarten, 14.000 Euro für ein paar Tauchstunden zu kassieren. Aber er will nicht. Er sagt, ich überlasse dem kleinen Feigling nicht das Feld. Bezahlt wurde ich für den Umgang mit zwei Neurotikern, die geahnt hatten, dass sie im Urlaub beaufsichtigt werden mussten. Manchmal fragte ich mich, ob ich die Zusammenarbeit beenden musste. Manchmal überkommt mich Panik. Aber andererseits, was war schon passiert? Dann sehe ich Sven an und denke, dass es nicht gut enden wird. Ich kenne Theo. Er wartet auf eine Gelegenheit zur finalen Provokation. Ich konnte nur versuchen, meinen Job zu machen. Jemand wird ausrasten. Möglichst professionell. Mit Ausrasten kennt Theo sich aus. Alles andere ging mich nichts an. Ich entdeckte seine Spur in 12 Metern Tiefe. Tief in den Sand gegraben, über 1 Meter lang. Mit Sicherheit ein Männchen. Wenn ein Zitterrochen sich angegriffen fühlt, schlägt er einen Salto, wobei er dem Gegner einen Stromschlag versetzt. 200 Volt unter Wasser. Bleibt man bei Bewusstsein, hat man eine Chance zu überleben. Wenn nicht, dann nicht. Ich bedeutete Jola und Theo, sich auf den Grund zu knien. Dann zeigte ich mit der einen Hand auf den Zitterrochen und zog die andere an meinem Hals entlang, als wollte ich mir selbst die Kehle durchschneiden. Beide nickten. Sie hatten verstanden. Tödlich. Zitterrochen waren im Grunde nicht aggressiv. Sie verteidigten sich in einem vorhersehbaren Radius. Ich zog eine Flosse vom Fuß und berührte den Fisch damit am Schwanz, um ihn zu reizen. Er sollte den Salto vorführen. Das Kunststück hatte ich schon einige Male ausprobiert. Aber der Zitterrochen regte sich nicht. Schlaff schwankte sein Körper mit der Wasserbewegung. Entweder schlief er ziemlich tief oder er hatte schlicht keine Lust, sich ärgern zu lassen. Was folgte, war ebenso einfach wie krass. Jola schubste Theo. Der Stoß brachte ihn völlig aus dem Gleichgewicht. Er streckte die Arme aus, um sich am Grund abzufangen, aber da lag der Rochen. Mit verzweifeltem Rudern versuchte Theo, Abstand zu gewinnen und die Berührung zu vermeiden. Ein Zittern durchlief das eben noch schlaffe Tier. Es straffte sich zu geballter Kraft. Niemand weiß, wie es in der Seele eines Rochen aussieht. Statt Theo einen heftigen Stromstoß zu versetzen, entschloss er sich zur Flucht. Ein paar heftige Flügelschläge trugen ihn davon. Theo kniete auf allen Vieren an der Stelle, wo eben noch der Rochen gelegen hatte. Sein heftiges Keuchen ließ eine Säule aus Luftblasen über ihm aufsteigen. Ich versuchte gar nicht erst, ihn zurückzuhalten, als er eigenmächtig den Tauchgang abbrach und mit dem Aufstieg begann. Jola baute sich vor mir auf. Bist du wahnsinnig, einfach so zu machen? Sie fuhr sich mit der Hand über die Kehle. Wenn der Fisch noch lebt? Ich wiederholte die Geste. Das war ein tödlicher Fisch. Entgeistert starrte sie mich an. Der war doch blass und schlaff wie eine Leiche. Noch einmal zog sie sich die Hand über den Hals. Ich dachte, der wäre tot. Wenn Theo was passiert wäre, dann müsstest du dafür gerade stehen. Du hast doch Theo geschubst. Du hast ein Handzeichen verwendet, das nicht abgesprochen war. Schon mal gehört, dass man nur verabredete Zeichen benutzt? Du hast falsch kommuniziert. Die Schuld liegt bei dir. Wahrscheinlich hätte ich genau in diesem Moment begreifen müssen, welches Spiel Jola trieb. Sie las unzählige Sachbücher über das Tauchen und die Unterwasserwelt. Ausgerechnet sie sollte nicht gewusst haben, wie ein Zitterrochen aussah und was mein warnendes Signal zu bedeuten hatte? 21. November, 15.32 Uhr. Vor knapp einer Stunde hat Theo mal wieder versucht, mich umzubringen. Und dann ist er auch noch so dreist, den armen Sven zu beschimpfen. Er habe Svens Handzeichen falsch gedeutet, sagt Theo. Er habe den Fisch für tot gehalten. Legt er sich so etwas zurecht, bevor er beschließt, mich auf einen Zitterrochen zu stoßen? Wahrscheinlich wollte Theo mich nicht einmal töten. Vielleicht geht es gar nicht um mich. Möglicherweise soll das eine Art Selbstmord werden. Theo provoziert Sven, bis der ihn kalt macht. Für einen erfahrenen Taucher wie Sven wäre das ein leichtes. Keine Spuren, keine Zeugen. Ich habe Angst. Jola, es ist nach 10. Ich muss mit dir reden. Ich weiß nicht. Antje ist nicht da. Bitte. Es ist dringend. Sie sagte, dass sie sich entschuldigen wolle. Wegen der Sache mit dem Zitterrochen. Manchmal habe sie so einen Hass auf Theo. Aber sie wolle mich da nicht mit hineinziehen. Ich solle sie bitte weiter unterrichten. Ohne mich schaffe sie die Rolle der Lotte nicht. Ohne mich schaffe sie ihr ganzes Leben nicht mehr. Sie weinte. Sie tat mir leid. 21. November, mitten in der Nacht. Ich hab's getan. Ich bin rübergegangen und habe Sven alles erzählt. Was Theo mit mir macht. Nie zuvor habe ich darüber gesprochen. Mir fehlten die Vokabeln. Sagt man Schwanz oder Penis? Möse oder Vagina? Arschloch oder Anus? Was ich erzählte, klang so oder so grauenvoll. Es erschreckte mich selbst. Als hätte ich es jetzt, während ich darüber sprach, zum ersten Mal wirklich erlebt. Ich mach dir einen Tee, beruhig dich. Sven sagte, alles wird gut. Und danach? Das Schwein bringe ich um. Ich weiß nicht genau, wie es kam. Jola sackte zusammen. Ich fing sie auf. Wir fanden uns auf der Couch wieder. Dann nahm er mich in die Arme. Jolas Haare bildeten einen schwarzen Vorhang, hinter dem wir uns küssten. Ruhe breitete sich in mir aus. Kein Kampf mehr. Kein Zweifel. Keine Verwirrung. Meine Hände fühlten sich bei Jola vollkommen zu Hause. Das Zimmer drehte sich um uns herum. Bis jemand lachte. Das ist wirklich der Gipfel. Antje. Jola wollte sich nur entschuldigen. Ich bin dann mal weg. Eigentlich wollte ich deine peinliche Affäre auf sich beruhen lassen, auch wenn die ganze Insel darüber spricht. Nein, wegen heute Mittag. Weißt du, der Zitterrochen... Ich dachte, ich halte das aus. Jetzt hör doch mal zu. Aber dass du deine Geliebte auch noch mit nach Hause bringst, ist eine Unverschämtheit. Jola ist nicht meine Geliebte. Willst du mich verarschen? Sie ist meine Kundin, mehr nicht. Du lügst mich auch noch an, hältst mich für das letzte Stück Dreck. Ach, Antje, jetzt lass mich... Rühr dich nicht von der Stelle. Ich pack schnell ein paar Sachen. Ach, ja, dann pack doch. Hau doch ab. Ich habe Antje wegfahren sehen. Er hat sich von ihr getrennt. Jetzt ist Theo unser letztes Problem. Seit ich Sven von den Misshandlungen erzählt habe, fühle ich mich leicht. Er soll entscheiden, was zu geschehen hat. Jetzt ist er am Zug. Durch die Euro-Krise wird sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnen. Das Volk ist dabei, sich zu repolitisieren. Ja. Seit der Finanzkrise ist der Kapitalismus endgültig am Ende. Am Ende? Ist das nicht wunderbar, diese Verbindung von Kultur? Als Jola mich fragte, ob ich sie zum Promi-Dinner auf der Dorset begleiten wolle, sagte ich sofort zu. Allein schon wegen des Schiffs. Eine Regatta-Yacht aus den 20ern, im Originalzustand restauriert. Leute, hier sind Theodor Haste und Jola Palm. Hey, guten Abend. Schön, euch zu sehen. Auch auf der Insel? Außerdem meinte ich ein Recht auf den Abend zu besitzen. Wenn die ganze Insel überzeugt war, dass ich eine Affäre mit Jola hatte, war es nur logisch, eine solche auch zu haben. Und Sie sind? Mein persönlicher Fitnesstrainer. Tauchlehrer. Sven Fiedler. Auf Kunst und Kultur. Und auf die Liebe. Da bin ich dabei. Cheers. Ich freute mich darauf, Antje eine SMS zu schreiben. Habe gerade mit Jola geschlafen, damit du mich nicht mehr für einen Lügner halten musst. An Limetten-Tomaten-Marinade. Jola saß neben mir. Theo weit weg an der anderen Seite des Tisches. Um uns herum eine Starregisseurin vom Theater, der Sänger einer berühmten ostdeutschen Rockband, ein schwarzer Performer aus Burkina Faso und noch ein paar andere. Ich legte meinen Arm auf die Rückenlehne von Jolas Stuhl. Die deutsche Innerlichkeit ist doch vorbei. Sie gehörte jetzt mir. An der Mosel protestiert eine Koalition der Aufrechten gegen den Bau einer Brücke. Authentizität ist das Stichwort. Jolas Nähe berauschte mich. Immer wieder griff sie nach mir, legte ihre Hand auf meinen Oberschenkel. Sie lehnte sich an mich. Ich roch ihr Haar. Sie flüsterte mir ins Ohr. Ich spürte ihren Atem. Auf sortierten Zuckerschoten. Warum ist eigentlich die Yvette nicht hier? Als Theo von Yvette Stadler anfing, wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Sagenhafte Schönheit. Großartige Schauspielerin. Bisschen jünger als du, oder, Jola? Yvette Stadler wollte auch mit euch segeln. Sie musste im letzten Augenblick absagen. Warum kann die Yvette nicht dabei sein? Theo schaute nicht den Yachtbesitzer, sondern Jola an. Auf seinem Gesicht glänzte die Vorfreude. Er sah aus wie jemand, der sich mühsam das Lachen verbiss. Jola neben mir verspannte sich, als erwarte ihr Körper einen lebensbedrohlichen Angriff. Die Wette ist zur Stunde am Roten Meer. Und was macht sie da? Sich auf eine neue Rolle vorbereiten. Hast du bestimmt schon davon gehört, oder Jola? Jola reagierte nicht. Ihre Hand griff nach dem Weinglas, überlegte sich auf halbem Weg anders und sank in den Schoß. Die verfilmen doch das Leben dieser Taucherin. Lotte Hass? Genau. Das muss aber unter uns bleiben. Das ist eine Insider-Info. Aber ist das nicht die Rolle, deren wegen wir hier sind, Liebes? Deren wegen du dieses Tauchtraining machst? Aber das Casting ist doch erst in 3 Wochen. Wie ein Stier in der Arena kämpfte Jola um ihre Beherrschung. Ich bewunderte sie. Hast du nicht gesagt, hast du nicht gesagt, das sei deine letzte Chance? Jola, sag jetzt nicht, dass du dich auf die Rolle bewerben wolltest. Weil du sonst nicht mal rauskommst aus der Serienscheiße? Niemals eine ernstzunehmende Schauspielerin wirst und ewig eine Nutte des Fernsehbusiness bleibst? Jola verlor gegen die Blicke der anderen Gäste. Das tut mir jetzt leid. Sie wird drüber wegkommen. Ja, das glaube ich nicht. Gegen Theo, vor allem gegen sich selbst. Oh Gott. Hey, Bernie. Man, I'm fed up with your shit. What? What's the matter? Fuck. Aunt, you told me about it. You're such an asshole. Oh, come on, Bernie. Hey, you can have the fucking boat, okay? But forget about us. Dave is not coming. Hey. And neither am I. Hey, du kannst mich nicht hängen lassen, verstehst? You know I'm planning this since months. Yeah. You can take the Aberdeen. It's the last thing I'll do for you. You've lost your fucking mind, dude. Bernie, I... Wer war das? Bernie. Hat abgesagt für morgen. Scheiße. Die ganze Welt tritt uns in den Arsch, was? 23. November, 1 Uhr früh. Dann sagte sie, wir machen das morgen zusammen. Sven sagte, du musst mir helfen. Erst wusste ich gar nicht, was sie meinte. Er meinte tatsächlich, dass Theo und ich bei seiner Expedition die Bootsmannschaft stellen sollten. Ich erklärte ihr, dass ein 100-Meter-Tauchgang kein Spaziergang sei. Ich fragte, ob man für eine solche Expedition nicht erfahrene Leute brauche. Sie sagte, dass sie schon Schiffe manövriert habe, bevor sie laufen konnte. Er sagte, dass er die Expedition wegen der Winterströmungen nicht verschieben könne. Die ganze Planung, sein Geburtstag. Bitte, bitte. Sie fragte, ob ich ihr weniger vertraute als den beiden Trotteln, die mich gerade versetzt hatten. Da wurde mir klar, dass er das mir zuliebe machte. Ab diesem Augenblick traf mein Körper die Entscheidung. Um mich abzulenken von Theo und Lotte. Er wollte, dass ich kämpfe. Ich nahm Sven in den Arm. Ich versprach, dass ich sie auf die Expedition mitnehmen würde. Ich versprach, dass wir mitkommen würden. Mit der einen Hand presste ich Jola an mich, spürte ihre Nippel. Mit der anderen öffnete ich meine Hose. Stopp. Was? Du sollst dich ein bisschen ausruhen. Komm. Anstrengender Tag morgen. Komm, bitte. Guck mal auf die Uhr. Was? Jola. Happy birthday to you. Niedliches Boot. Nur Radar und Funk. Hier sind die mobilen Geräte. Echolot, GPS, sogar ein Kartenplotter. Kriegst du das installiert? Ja, kümmer du dich mal um dein Equipment. Was ist los, Theo? Willst du zu Fuß zum Wrack laufen? Oh, nicht so laut. Oh Gott, das schwankt. Genieß den Ausflug. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Mein nutze das. Zeit wofür? Für Bootsfahrten. Samstag fliegst du zurück. Und du nicht? Knapp 4 Kilometer südwestlich von hier, also ungefähr 29 Nord, 14 West. Ziemlich gut, Frau von der Palen. Es sind exakt 28 Grad, 50 Minuten und 33,8 Sekunden nördlicher Breite und 13 Grad, 51 Minuten und 8 Sekunden westlicher Länge. Dann mal los. Ich sehe es. Ich sehe es auf dem Sonar. Auf 107 Metern. Ist ein gigantisches Ding. Bist du soweit? Theo behält die Wasseroberfläche im Auge und identifiziert meine Bojen. Geht klar. Viola überwacht die Instrumente. Aye, aye, Sir. Sven? Was? Wenn wir mit dem Boot verschwinden, stirbst du? Ziemlich sicher. Unter mir weder fester Boden noch freier Fall, sondern flüssige Dreidimensionalität. Mit jedem Meter, den ich dem Wrack entgegensank, schlug mein Herz schneller. Das Geisterschiff im Halbdunkel unter mir besaß die Länge eines Fußballfelds. Es war in zwei Teile zerbrochen. Mit gleichmäßigen Flossenschlägen schwamm ich entlang der haushohen Stahlwände, die von einer geschlossenen Schicht aus Muscheln, Schwämmen und Weichkorallen bedeckt waren. Ein lebendiges, atmendes und immer hungriges Kleid. Ich schoss hunderte Fotos. Um die Aufnahmen würde mich die ganze Insel beneiden. Mir fiel auf, dass ich während der vergangenen Minuten zum ersten Mal seit Tagen weder an Viola noch an Antje oder Theo gedacht hatte. Viola und Theo hatten Deutschland und damit einen Krieg auf die Insel gebracht, der nicht meiner war. Da oben gab es keinen Ort mehr, an den ich fliehen konnte. Nur hier unten durfte ich noch sein. Ich erreichte das Ankerseil der Aberdeen. Ab jetzt durften mich nur noch die Messinstrumente interessieren. Mit ihrer Hilfe musste ich Tiefe, Zeit und Gasmischung ins perfekte Verhältnis setzen, wenn ich den Aufstieg überleben wollte. Hand über Hand hangelte ich mich am Ankerseil hinauf. Den ersten Stopp machte ich auf 75 Metern. Mit 3 Metern pro Minute hoch auf 45 Meter. Dort 5 Minuten Pause, mit Gaswechsel, weiter auftauchen, mit länger werdenden Stopps bis 21 Meter. Es zog mich jetzt ebenso stark hinauf wie hinab. Unter mir Dunkelheit, über mir das Licht. 6 Meter unter der Oberfläche verlief die gläserne Decke. Hier musste ich eine Stunde ausharren, während direkt über mir der Bauch der Aberdeen lag. Kaum 10 Minuten waren vergangen, als ich ein dumpfes Platschen hörte. Ich hob den Kopf und schaute zur Oberfläche. Neben dem Boot schwamm ein Mensch. Genauer gesagt, er sank. Viola, dachte ich. Mein erster Impuls war, sofort aufzusteigen, um sie zu retten. Da brüllte eine Stimme in meinem Kopf: Du bleibst, wo du bist. Wenn ich jetzt auftauchte, konnte mich der aufgasende Stickstoff umbringen. Kotzen, Atemnot, Lähmungen der Arme und Beine. Vielleicht würde ich auch gleich das Bewusstsein verlieren, während mir das Blut aus den Ohren lief. Ich zwang mich, Ruhe zu bewahren. Schwamm waagrecht unter den Körper und ließ ihn auf mich zusinken. Mit beiden Händen griff ich zu, bekam Stoff zu fassen und wurde ein Stück abwärts gezogen. Ich schleppte den Bewusstlosen zum Ankerseil, wo ich uns beide vertäute. Den Bewusstlosen. Ein Gesicht mit geschlossenen Augen und halb offen stehendem Mund. Nicht Violas Gesicht, sondern Theos. Es gibt einen Reflex, der den Kehlkopfdeckel verschließt. Falls er schon ohnmächtig war, als er ins Wasser fiel, war möglicherweise kein Wasser in seine Lunge gelangt. Dann konnte ich den Atemreflex vielleicht durch die Zufuhr von Sauerstoff wieder auslösen. Die größte Gefahr bestand darin, dass Theo zu sich kam und in Panik geriet. Wenn er anfing, um sich zu schlagen, konnte er leicht meine eigene Luftversorgung abreißen. In diesem Augenblick geschah es. Ein winziger Moment, der mir zeigte, wer ich in den letzten 14 Jahren geworden war. Ich zögerte. Ich fragte mich, für wen oder was ich im Begriff stand, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Für einen Mann, der die Frau terrorisierte, die ich haben wollte, der sie niemals freigeben würde. Ich musste Theo nur loslassen und wegschauen, während er in der Tiefe verschwand. Dann teilte ich Theos Lippen und schob den Lungenautomaten dazwischen. Plötzlich riss er die Augen auf, aber er griff mich nicht an. Er wurde so schlaff, dass ich meinen Griff um seine Brust verstärken musste. So harrten wir aus, in fester Umarmung. Fast 50 Minuten, bis ich die Tiefe gefahrlos verlassen konnte. Hilf mir! Eli? Hilf mir, verdammt nochmal, der muss sofort aus dem Wasser! Gut, komm, wir ziehen ihn aus, schnell! Das Handtuch, der ist total unterkühlt. Was zum Teufel ist passiert? Das war... Oh mein Gott. Er hat Blei in den Hosentaschen. Na, er wollte sich umbringen. 8 Kilo Blei? Der ist einfach gesprungen. Das hier seine Handgelenke, der darf nicht ohnmächtig werden. Theo! Und die Beule da? Theo! Vielleicht hat er sich den Kopf an der Reling angeschlagen. Wieso liegt denn da die Pumpenzange? Du wolltest ihn. Das war Selbstmord. Und wieso hast du nicht versucht, ihn zu retten? Hilfe geholt? Du solltest lieber vorsichtig sein mit solchen Anschuldigungen. Theo! Scheiße. Der regt sich nicht mehr. Die ganze Insel weiß, wie sehr du Theo gehasst hast. Spinnst du? Ich bin dabei, ihm sein Leben zu retten. Wirf den Motor an. Ich setze einen Funkspruch ab. Sie sollen einen Hubschrauber schicken. Los! Fahr! Wir waren noch 2 Kilometer vom Land entfernt, als ein Zodiac der Küstenwache neben uns beidrehte. Alles ging wahnsinnig schnell. Sie legten Theo auf eine Bahre und hoben ihn über die Reling. Yola kletterte hinterher. Der Außenborder heulte auf, der Zodiac schoss davon. Plötzlich war ich allein. Ich trug noch immer den Taucheranzug. Ich wusste nicht, ob ich schwitzte oder fror. Von Playa Blanca stieg ein Hubschrauber auf. Er war das Letzte, was ich von Yola und Theo sah. November, früher Abend. Sven benimmt sich wie ein verliebter Teenager. Zeit an. Redet nur mit mir. Sonst kriegst du das mit dem Supermarkt. Halt auf der Promenade meine Hand. Jemand wird ausrasten. Mit Ausrasten kennt Theo sich aus. 5 Tage später fand ich einen Zahlungseingang in Höhe von 14.000 Euro auf meinem Konto. Verwendungszweck: Tauchausbildung wegen Casting Lotte Hass. Ständig dachte ich an Yola und ihren Plan. Hörte mir immer wieder ihr Diktiergerät an. Einmal wählte ich ihre Handynummer. Sie existierte nicht mehr. Auf Yolas Facebook-Seite erfuhr ich, dass eine neue Staffel Aua geplant war. Du hast sie nicht wiedergesehen? Ich bin noch am gleichen Abend ins Krankenhaus, aber sie hatten Theo nach Santa Cruz geflogen, in diese Spezialklinik. Und als ich am nächsten Tag da anrief, war er bereits für transportfähig erklärt und nach Deutschland überführt worden. Und dieses Diktiergerät lag wirklich unter der Matratze? Yola hatte es so versteckt, dass es auf jeden Fall gefunden werden musste. Gib nochmal her. Na, Ante, ist ihm anscheinend peinlich. Dabei ist sie ein kleiner Hingucker. Plaudert viel und riecht nach Nivea. Und was von der ganzen Geschichte stimmt? Tja, am Anfang viel. In der Mitte wenig. Am Ende gar nichts. Einer von euch beiden ist genial. Aber was bitteschön soll das heißen? Ich hab dir doch alles erzählt. Diese Aufnahmen, die Speicherkarte hätte das wichtigste Beweisstück in einem Mordprozess werden sollen. Opfer Theodor Hast, Zeugin Yola Palen, Täter meine Wenigkeit. Ich hab einfach nur Glück gehabt. Antje, ich hab nie mit Yola geschlafen. Ich hab einen anderen. Ich weiß. Die ganze Insel spricht davon. Sven. Ich. Also. Er will Kinder. Das ist toll. Gratuliere. Ich habe immer nur dich geliebt. Antje, wir können uns immer sehen, wenn du zu Besuch nach Deutschland kommst. Geh nicht weg. Meine Sachen liegen schon in Containern am Hafen. Du läufst schon wieder davon. Alles Gute, Antje. Eins noch. Was ist aus Jola und Theo geworden? Sie heiraten. Kannst du im Internet nachlesen. Traumhochzeit auf einer Arktis-Kreuzfahrt. Ich weiß nicht warum, aber ich ertrage das Geräusch der Brandung nicht mehr. Nullzeit. Kriminalhörspiel von Julie C. nach ihrem gleichnamigen Roman. Sven, Johann von Bülow. Jola, Friederike Kempter. Theo, Jörg Hartmann. Antje, Lena Drieschner. Sowie Isabelle Demé, Mathis Herrer, Sebastian Miro, Wolf E. Ralfs und Max Rubaum. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Martin Betzola. Regie Marc Ginsler. Produktion Südwestrundfunk 2013.